Zum neuen Jahr Suze 106 2017 brachte Muhammad Buhari, Präsident und Oberbefehlshaber der Streitkräfte der Bundesrepublik Nigeria, dem Marschall Kim Jong-un einen Blumenkorb dar. Der Geschäftsträger AI der Bundesrepublik Nigeria in der DRK, Amos Elisha, übergab am 30. Dezember einem zuständigen koreanischen Mitarbeiter den Blumenkorb für Kim Jong-un.